Jetzt in heute und in den nächsten Tagen werden wir über die Dhatu Vibhanga Sutta sprechen. Und Dhatu Vibhanga Sutta, wie hier geschrieben wird, gehört zu Majjhima Nikaya. Es ist Majjhima Nikaya Nummer 40, so gegen Ende von Majjhima Nikaya, im Teil in den letzten 50 Suttas und im Teil, wo die Darlegungen Teil von Majjhima Nikaya. Ich habe diese Sutta ausgewählt, weil, wie ich gesagt habe, es zeigt, dass was wir hier eben, wie man das dann benutzen soll. Wie wir schon gesagt haben, damit wir zur Klarheit kommen, wir brauchen unbedingt die Weisheit von Samatha und die Weisheit von Vipassana. In dieser Sutta wird nicht viel von Weisheit von Samatha gesprochen, da brauchen wir andere Suttas. Aber wie wir sehen werden, diese Weisheit von Samatha ist schon vorhanden. Der Pakusati, der sozusagen der Hauptcharakter von dieser Sutta ist, der ist schon ein Meister von Samatha, wie wir sehen werden. Und da er schon Samatha gemeistert hat, dann der Buddha spricht zu ihm die sozusagen Essenz von Dhamma, Essenz von der Lehre von Ichlosigkeit. Und hier in diese Sutta, diese Essenz ist besonders schön und kurz, aber sehr tief und mit sehr schönen Methode, schönen Worten dargelegt. Wie ich immer betone, in der Zeit von Buddha, die meisten Menschen, nicht meisten Menschen, aber viele Menschen, Tausende, Millionen von Menschen haben sich mit Meditation beschäftigt. Heutzutage, wir beschäftigen uns mit allen anderen Dingen außer Meditation. Aber in der Zeit von Buddha, die Meditation war in Indien sehr weit verbreitet. Und nicht nur zwischen den Brahmanen, zwischen führenden Kaste von Indien, auch, wie wir jetzt sehen, auch zwischen anderen Kasten, auch die Könige und die Krieger, auch die Kaufleute und sogar die Diener haben sich, wie wir von den Schriften auch entsehen können, haben sich mit Meditation beschäftigt. Und Meditation bedeutet normalerweise, im Buddhismus betonen wir Vipassana, aber normalerweise, wenn wir Meditation sagen, bedeutet es Samadhi, Konzentration. Da Buddhismus besonders Vipassana betont, dann diese Samadhi wird dann zu überweltliche Samadhi. Überweltliche Samadhi ist dann, wie wir auch in unserer Sutta sehen werden, ist dann sozusagen der Weg der Befreiung, der einzige Weg, das wirklich zur Befreiung führen kann. Und da die Menschen in der Zeit von Buddha sich so viel mit Meditation, mit der Samadhi-Lehre beschäftigt haben. Deswegen, es ist auch nicht zufällig, alles hängt von Umständen ab. Deswegen, Buddha ist Buddha geworden in Indien und hat so viele Schüler, erfolgreiche Schüler, Tausende, Hunderttausende von erfolgreichen Schülern, die es zur Befreiung, die Befreiung verwirklicht haben, da sie schon die meisten von denen, die Befreiung verwirklicht haben, haben sich schon mit Meditation beschäftigt. Mit Schulung in der Konzentration war in allen traditionellen Disziplinen von Lernen in Indien war Teil von Lernen. Ohne Konzentration, Übung und ohne Meisterung der Konzentration zu der Zeit von Buddha konnte man nicht wirklich lernen, weil Lernen auch bedeutete auswendig lernen. Weisheit bedeutete nicht Weisheit, so wie heute, Weisheit von Büchern zu lesen, sondern Weisheit von Hören. Damals hat man kaum Schrift benutzt. Wissen war auf Hören basiert. Und zu Hören auch gehörte dann, wie wir, wenn Sie sich mit indischen Literatur beschäftigen, Hören, erfolgreiche Hören, das war die auch im Buddhismus, auch in allen in anderen indischen Disziplinen, ist die Grundlage von Wissen. Grundlage von Wissen ist erfolgreiche Hören. Und erfolgreiche Hören, wie auch in der buddhistischen Literatur, auch in indischer Literatur, in vielen Büchern, die zum Beispiel Yogacara Bhumishastra spricht von, insofern ich mich erinnere, 24 Tugenden, die notwendig sind für erfolgreiche Herren. Und erfolgreiche Herren dann führt zu erfolgreichem Denken. Das ist Voraussetzung für erfolgreiches Denken. Heutzutage, wir lesen ungeheure Mengen von Literatur, aber auch so sind wir nicht sehr schlau, indem wir nicht die Bedeutung von dieser Literatur verstehen. Also erfolgreiche Hören ist dann Mittel zu erfolgreichem Denken. Und erfolgreiche Denken ist dann Mittel zu erfolgreicher Meditation. Das ist dann, wie man gelernt hat. Und da man so gelernt hat, kein Wunder, dass es in der Zeit von Buddha so viele erfolgreiche Yogis gab und dass der Buddha auch in dieser Umgebung, er gehört zu dieser Umgebung. Es ist nicht zufällig, weil in dieser Umgebung konnte diese Blüte von Erleuchtung zu vollen Ausdehnung, kann man so sagen, zu vollen Ausdehnung kommen. Vollen Entwicklung kommen. Also, das muss man diese Tatsachen ein bisschen im Geiste halten, damit man versteht auch, diese, wo sich unsere Szene abspielt und wie die Persönlichkeiten, die in dieser Szene auftreten. So, dann lesen wir, so habe ich gehört. Wer hat gehört? Natürlich der Ananda, der Tradition nach die Sutta Pitaka auswendig gelernt hat und auch rezitiert hat. Das ist dann Zeichen für Authentizität von dieser Sutra. Es ist auch gehört zu Herrentradition. Der Ananda hat es gehört und dann weitergegeben. Es würde nicht, die Tradition nach, die Suttas wurden erst 500 Jahre nach Parinirvana von Buddha niedergeschrieben. Es war so heilig, dass man es nicht wagte, mal zu schreiben, weil es ging von dem Lehrer zu dem Schüler durch Lehren, durch Darlegung. Noch heutzutage, ein bisschen von dieser Tradition ist besonders in Hauptländern von Buddhismus, in Burma und in Tibet, erhalten. Noch heute, ich habe ein bisschen Erfahrung damit, auch einfache Sachen, so wie Abhidharma, wenn man lernen möchte und Darlegung bekommen möchte, erst Voraussetzung ist, dass man das auswendig lernt. Wenn man das auswendig gelernt hat, auch Abhidharma, auch Suttas, dann der Lehrer erklärt. Das ist die Tradition. So war es. Deswegen, so habe ich gehört. Und andere hat es gehört und so ist es geblieben. Nicht durch Computer, nicht durch. Einmal durchwanderte der Erhabene das Land Magadha. Diejenigen, die sich mit Buddhismus beschäftigen, wissen bestimmt, dass Magadha war das in der Zeit von Buddha, genauso wie Deutschland vor Bismarck, wurde in vielen, vielen kleinen Staaten zersplittert. Und die größte von den Staaten waren zwei Königs. Manche waren Republiken, die meisten Königsreiche. Und die größten und mächtigsten von den Königsreichen war Magadha und Kosala. Hauptstadt von Magadha, diesen Hintergrund haben wir auch hier in unserer Sutta. Die Hauptstadt von Magadha war Rajagaha. Das ist dann der Hintergrund von unserer Sutta. Diese Sutta nimmt Platz in Rajagaha. Und die Hauptstadt von der anderen mächtigen Stadt war Kosala. Mit Savati. Savati und Rajagaha in der Zeit von Buddha waren die größten Städte von Indien. Und da der Buddha ist gezeichnet von großem Mitleid. Großes Mitleid bedeutet, dass er Maximum für das Leiden der Menschen tun will. Und die meisten Menschen haben da waren diese Population konzentriert. Und da konnte auch der Buddha Maximum von Menschen retten. Deswegen hat er nach der Erleuchtung meiste Zeit in diesen zwei Städten, Hauptstädten von größten Staaten von Indien verbracht. Dann, wir sind in Magadha, in Rajagaha. Und schließlich gelangte er nach Rajagaha. Der Kommentar nach, er wohnt in Savati, aber da er durch seine übernatürlichen Kräfte hat er erfahren von dem Held von unserer Sutta, von Pakusati, dass er sein, wie wir sehen werden, Pakusati ist kein ordentlicher Mensch, er ist ein sehr besonderer Mensch und er geht nach Rajagaha und dann weiter will er nach Savati gehen, um Buddha zu treffen. Aber der Buddha weiß, dass dieser Mensch, der auch König ist, dieser Pakusati, der Held von unserer Sutta, ist auch ein König, so wie Buddha ist der Sohn von König und Pakusati ist ein wahrer König, der eigene Reich, eigene Reich verlassen hat, damit er das Höchste verwirklicht. Das war die Sitte in Indien damals. Vor Buddha gab es große Könige, die sich entschlossen haben, alles loslassen und um das Höchste zu streben. Das war die Tradition in Indien. Buddha war nicht der Einzige. Es gab viele Könige, die Königreich, eigene Königreich verlassen haben und um sich in Meditation zu schulen, um das Höchste zu erreichen durch Askesis und Meditation. Dann der Buddha, so Kommentar nach, der sieht mit seinen übernatürlichen Kräften, dass dieser Mann, dieser König, hat alles verlassen, um die Wahrheit zu verwirklichen. Deswegen ist er, damit er, der Buddha spricht immer Umständen nach, je nach den Umständen, weil er hat völlig die Lehre, die Wahrheit von bedingten Entstehung durchgeblickt. Alles, was er macht, alles, was er spricht, alles, was er denkt, ist dann Bedingungen gemäß, die nach Pachaya, nach den Bedingungen. Und jetzt diese Pachaya ist, dass ein großer König, ein weiser König, sein ganzes Königreich verlassen hat, um das Höchste zu erreichen. Und er hat, so der Kommentar, diese Pakusati, der Held von unserem Sutta, war ein Freund von Bimbisara. Bimbisara war der König von Magadha, der mächtigste König zu seiner Zeit. Und dieser König von Magadha, der König Bimbisara, hat von dem König von Taxila, der Pakusati, von dem hier gesprochen wird, war König von Taxila. Diejenigen, die sich mit indischer Kultur beschäftigen, indischer Philosophie beschäftigen, wissen, dass Taxila war die wichtigste Universität, wichtigste Stelle von Wissen in Indien, Taxila und später dann Nalanda auch. Alle die traditionellen Disziplinen von Lernen in Indien lernen möchten, dann gingen zu der Zeit von Buddha nach Taxila. So auch zum Beispiel der Lehre von unserem Michael, der Jivaka, ging auch nach Taxila, um Medizin zu lernen. Taxila war damals Hauptstadt von Gandhara, auch ziemlich große Stadt. Und unsere Pakusati, der Held von unserer Erzählung, von unserer Sutta, war der König von Taxila. Und von seinem Freund, der Bimbisara und Pakusati, sind Freunde geworden durch die Kaufleute, die nach Rajagaha kamen, erzählten von Pakusati, und wieder der Pakusati hat gehört von Bimbisara. Sie haben sich Geschenke getauscht, so war das üblich zwischen den Königen, auch in Europa. Und sind Freunde geworden. Und dann, wie wir wissen, der Bimbisara war sozusagen der erste Schüler von Buddha. Der Buddha, als er noch nicht erleuchtet war, ging durch Rajagaha und Bimbisara hat ihn erblickt und sah, wie edel er ist und der hat ihm gebetet, um, wenn er zur Erleuchtung kommt, dass ihn das wiederzugeben, ihn sein Lehrer zu werden. Und tatsächlich nach der Erleuchtung später dann Buddha auch geht zu Bimbisara, belehrt ihn und er wird Sotapanna. Er hat selbst in eigenem Herzen, dass die höchste Wahrheit unmittelbar erfahren und wird dann, so die buddhistische Tradition nach der Jaina-Tradition, er war Jaina, nach der buddhistischen Tradition war er Buddhist, egal. Wir wissen nicht, aber auf jeden Fall, er war große Unterstützer von allen Asketen. Die meisten Asketen, weil Rajagaha war reichste Stadt in Indien, haben sich um Rajagaha gesammelt, die berühmten sechs Lehren, alle lebten in Rajagaha. Noch heute die alle heilige buddhistische Orte sind auch die heilige Jaina Orte. Der Mahavira und Buddha haben zu derselben Zeit gelebt. Die Jaina sind überzeugt, dass Bimbisara und Ajatashatru waren die echte Schüler von Jaina, die was verwirklicht haben. Die Buddhisten sind überzeugt, dass Bimbisara und Ajatashatru konnte nicht erleuchtet werden, weil er die fünf, ein von den fünf Sünden, kann man so sagen, die unmittelbar nach dem Tod zu Abaya, zu schlechtem Zustand von Existenz führen müssen, zu Hölle. Aber deswegen, er konnte nicht, obwohl er überzeugter Schüler von Buddha war, er konnte nicht die Wahrheit in sich selbst verwirklichen, wegen Mord an eigenem Vater. Er hat seinen eigenen Vater, den Bimbisara, von dem wir sprechen, ermordet. Aber der Bimbisara, der wurde, so die buddhistische Tradition, er wurde Schüler von Buddha, sogar der erste Schüler, noch vor der Erleuchtung und dann auch der größte Unterstützer. Und er hat selbst dann die Lehre in sich selbst verwirklicht, er wurde Sotapanna und dann hat er auch nicht so wie König Ashoka im ganzen Reich, aber insofern er konnte, er hat sich auch für die Lehre engagiert. Und deswegen hat er auch seinen Freund Pakusati informiert, dass jetzt gibt es ein voll erwachene Lehrer in dieser Welt, voll von Leiden, der die Menschen, die viele, viele Menschen zu Ende von Leiden führt. Hm? Nur wenn er hat dann Pakusate informiert von den Tugenden von Buddha, von den Taten von Buddha, und Pakusate auch ohne den Buddha zu sehen, er hat Glaube, weil er seine Glaube so stark war und weil er schon lange geübt hat. Es war kein ordentlicher König, es war ein Yogi-König. Wenn er alle diese Sachen, die Tugenden von Buddha gehört hat, die Kräfte von Buddha gehört hat, dann hat er alles verlassen und ist dann nach Rajagaha, hat er alles verlassen mit dem Ziel, dass er ein Schüler von Buddha wird. Das ist dann unser Hintergrund. Also er gelangte nach Rajagaha in Suche von Buddha. Und von Rajagaha wollte er dann weiter nach Savatthi, da der Buddha sich zu dieser Zeit, so dachte er, in Savatthi, dass der Buddha zu dieser Zeit in Savatthi sich aufhält. Aber der Buddha durch seine übernatürliche Kräfte hat verstanden, dass dieser große König hat wegen ihm alles verlassen und sucht ihn, dann ist er selbst, dann um ihn zu treffen, ist er selbst aus Savatthi nach Rajagaha gekommen. So hoch schätzte er diesen König, das alles verlassen hat. Also einmal durchwanderte der Erhabene das Land Magadha und schließlich gelangte er nach Rajagaha. Er gelangte nach Rajagaha nur mit der Absicht, dass, so der Kommentar, dass er den König von Taxila zur Befreiung führt. Der Kommentar sogar sagt, dass er wusste, dass dieser König von Taxila wird bald sterben. Und das auch geschieht in unserer Sutta. Und da er wusste, wenn wir viel meditieren, kann man eigene Zeitspanne in dieser Welt sehen. Und wenn man eigene Zeitspanne in dieser Welt sieht, kann man auch die Zeitspanne von anderen sehen. Diese Möglichkeit gibt es. Nicht nur Buddha hat diese Möglichkeit, die alle Yogis, die wirklich was in Yoga erreicht haben diese Möglichkeit. Sie können sehen die eigene Zeitspanne und die Spanne, Zeitspanne kann man sagen, von anderen. Wenn man eigene sieht, kann man die von anderen sehen, weil es gibt kein wesentlicher Unterschied zwischen einem Wesen und anderen Wesen. Wenn man sich selbst versteht, kann man auch die anderen verstehen. Gelangte er nach Rajagaha. Also mit der Absicht, den König Bakusati über diesen Fluss von Leiden zu über diese Tarati. Tarati heißt so wie von einem Ufer zu anderen Ufer überqueren. Also er ist nach Rajagaha gekommen mit dem Absicht, den Bakusati zu den anderen Ufer zu bringen. Dort ging er zu dem Töpfer Bhagava, das ist ein Name, und sagte zu ihm, diese Töpfer in der Zeit von Buddha sogar die Diener und die einfachen Leute hatten große Glauben. Der Buddha geht nicht so zufällig zu jedem Mann. Dieser Bhagava war auch ein Mensch von Sada, von Glauben. Deswegen fühlte sich der Buddha und auch andere Bhikkhus, Asketen bei ihm wie zu Hause, weil er selbst meditiert hat. Und er sagt, wenn es dir keine Umstände bereitet, also Agaru, wenn es Umstände bereitet, wenn es dich nicht belastet, das ist so höfliche Sprache, wenn es dich nicht belastet, Bhagava, werde ich eine Nacht in deiner Werkstatt verbringen. Nur eine Nacht. Weil er weiß, dass nicht mehr nötig wird. In einer Nacht erklärt er Essenz von Dhamma und der Bakusati versteht Essenz von Dhamma und versteht gut genug, dass er dann bis zur dritten Frucht von Erleuchtung das schafft, vor dem Tod. Er würde es wahrscheinlich bis zur vierten, bis zur vollen Befreiung von Arahat, aber da er nicht richtige Bhikkhu war, hatte er noch ein bisschen, wie sagt man, Kukucha oder etwas schlechtes Gewissen. Also es bereitet mir keine Umstände, es belastet mich überhaupt nicht, zum Gegenteil, ehrwürdiger Herr, aber es hält sich dort bereits ein Hausloser. Ein Hausloser ist nichts anderes als ein Bhikkhu, glaube ich. Nee, Babajito. Hausloser ist Babajito, okay. Ein der Babaja. Pravrajya. Pravrajya heißt aus der jemand, der in Hauslosigkeit herausgezogen ist. Pravrajya. Erst, so die buddhistische Tradition, erst muss man in Herauslosigkeit treten, dann ein Noviz sein. Und nur dann kann er die Geliebte von Bhikkhu, das werden wir auch hier lesen, bekommen. Nur der Hauslose kann die Geliebte von Bhikkhu bekommen. Also Vasu Upagato hält sich bereits ein Hausloser, ein Papachito, auf. Ist okay. Wenn er einverstanden ist, sache so anujanati. Ja, okay. Wenn er einverstanden ist, heißt, dass da er Erste ist, dann er immer, das ist auch Sitte noch heute in Indien, wenn jemand in, als Bhikkhu die Gastfreundlichkeit bekommt, dann wenn andere kommt, der Herr des Hauses, der Besitzer des Hauses, das muss dann Erlaubnis von dem, er hat ihm gegeben, dann er muss dann Erlaubnis, so hoch haben sie die Hauslosen geschätzt. Wenn er gibt ihnen sein Haus, dann er muss dann Erlaubnis von ihm bekommen, dass er noch einen anderen aufnimmt. Dann sozusagen, er ist nicht mehr Herr, er ist der Herr. Der Gast ist, in Indien sagt man, noch heute in Sanskrit, das betrifft besonders die Pravrajas, die Hauslosen, der Gast im Haus ist der Gott des Hauses. Und dann er wird, solange er als Gast ist, er entscheidet, was gemacht wird. Der Hausherr dann nur fragt ihn. Wenn er einverstanden ist, dann bleibe so lange du magst, ehrwürdiger Herr. Also er, ehrwürdiger Herr, er hier benutzt diese sehr geehrte Name Bhante. Bhante ist ist von Bhavan. Bhavan bedeutet der Herr. Der Herr eigentlich. Der Gast im Hause ist der Herr zu Hause, ist der der, was der entscheidet. Auch was wichtig für uns ist, auch in der Sangha, wenn jemand Senior ist, wenn jemand mehr Wasser hat, er wird von den Jüngeren Bhante genannt, der ehrwürdige Herr. Und wenn der Senior sagt den Junioren, dann Ayasma, Freund. Und wir werden jetzt auch sehen, der Bakusati, weil er König ist, er ist ein sehr großer Mann. Über ihn gibt es niemand im Staat. Dann er auch nennt Buddha Freund, so wie ein, der Junior zu ihm ist. Deswegen kommt, was kommt. Denn um ihn zu belehren, der Buddha muss seine Mana, seinen Stolz brechen. Und das macht er sehr gut. Nun gab es da einen Mann aus guter Familie. Ein Mann aus guter Familie heißt Kulaputo. Kula heißt Familie, gute Familie, Putta ist der Sohn. Und der Bakusati ist ein wahrer Sohn von guter Familie, da er ein König ist, ein König von einem sogar großen Reich, großen Königreich, und auch er ist Sohn, also Sohn von guter Familie wird in zwei Bedeutungen benutzt. Erste Bedeutung ist, dass man echt in einer guten Familie geboren ist, in Familie von Brahmane oder Familie von König, von großen Adler, dann ist er Kulaputta. Und andere, was im Buddhismus besonders von Bedeutung ist, der Buddha benutzt diese Kulaputta nicht im Sinne von nur von guter Familie, er benutzt das im Sinne, dass er sich gute Verhalten hat. Achara. Also nicht nur Jati, nicht nur von Geburt, Sohn von guter Familie, der ist auch Sohn von guter Familie in dem Sinne, dass sein Behalten, wie wir sehen werden, ist völlig gut. Deswegen, weil auf einer Seite ist Sohn von guter Familie im echten, in dem ursprünglichen Sinne, dass er so wie Buddha als König geboren ist, und auf andere Seite ist er Sohn von guter Familie, so wie Buddha, dass er gute Verhalten hat. Es ist nicht genug, nur in guter Familie geboren zu werden, um ein Adler zu sein. Um ein Adler zu sein, muss man sich muss ein Adler benehmen haben. Und das hat er. Und deswegen der Buddha lehrt ihn die tiefste Dhamma. Dann ist er nur zu den Kulaputtas, wenn Sie indische Schriften kennen, nicht nur buddhistische, dann die Lehre, tiefe Lehre wird immer den Kulaputtas gegeben, die den Sohnen und Töchtern von guten Familien. Und das hat dann Bedeutung, besonders im Buddhismus, Sohn von guter Familie ist Sohn von gutem Verhalten. Und gutes Verhalten, beste Verhalten, ist Verhalten von den Hauslosen. Weil die Hauslosen, sie kennen besser Tugenden eben als diejenigen, die an Haus gebunden sind. Also, nun gab es da einen Mann aus guter Familie namens Pakusati. Der aus Vertrauen zum Erhabenen vom Leben zu Hause in die Hauslosigkeit gezogen war, und bei jener Gelegenheit hielt er sich bereits in der Werkstatt des Töpfers auf. Da haben wir kein Problem, das ist alles okay. Gut, sehr gut übersetzt. Da ging der Erhabene zum ehrwürdigen Pakusati hin und sagte zu ihm: Wenn es dir keine Umstände bereitet, genau was wir früher hatten, wenn es für dich nicht belästigt ist, Bhikkhu, er nennt ihn jetzt Bhikkhu, das ist wichtig, er nennt ihn Bhikkhu, das heißt, dass er volle Vertrauen in ihn hat. Werde ich eine Nacht in der Werkstatt verbringen? Dann der sagt, der Bakusati, der König, jetzt Bhikkhu Bakusati sagt, die Werkstatt des Töpfers ist groß genug. Urundam. Urundam bedeutet, nicht mehr ist breit genug. Das ist, es hat auch Sinn, man spricht von breiten Herzen. Hier ist es auch alles vorbereitet. Ist breit genug, mein Herz ist auch breit genug. Und er Freund, er nennt ihn dann Freund. Das ist die Nennung, wie ich gesagt habe, für einen Junioren. Für, das ist kein schlechtes Wort, es ist sehr gutes Wort, Freund natürlich, aber es hat was zu tun, dass immer sagt man zu einem, der gleich ist oder unten ist. Man sagt nicht Avuso zu einem, der hohe ist. Und der Ehrwürdige, er sagt Ayasma, Ayasma ist neutral, nicht für höhere, nicht für untere. Der Ehrwürdige bleibe, solange er mag. Das ist sehr gut übersetzt, das ist ziemlich höfliche Sprache in Indien. Genauso wie in Deutschen, wenn man höflich spricht, dann Dritte, sie und dann auch im Plural. Hier haben wir dann. Was geschieht? Dann betrat der Erhabene die Werkstatt, bereitete eine Schicht Gras an einem Ende vor und setzte sich mit gekreuzten Beinen und gerade aufgerichteten Oberkörper hin und hielt die Achtsamkeit vor sich gegenwärtig. Das ist diejenigen, die schon Gewohnheit haben, die buddhistischen Schriften zu lesen, der Anfang von Meditation. Meditation fängt an immer mit dieser Beschreibung. Gekreuzte Beine und gerade aufgerichteten Oberkörper. Die Wirbel sollen so gerade sein wie eine Säule von Minzen, wird gesagt in Visuddhimagga. So hat der Buddha gesessen und so hat auch der Bakusati gesessen. Deswegen, der Buddha hat gleich verstanden, dass er die tiefste Lehre verstehen kann. Also, Nisidi Palankam Abhujitva Ujunkayam Panidhaya Parimukham Satim Upathapetva. Parimukham Satim Upathapetva, das gibt auch in Anapanasutta, besonders wird betont in Atmenmeditation, die Achtsamkeit soll, Parimukha bedeutet, was wir haben, das aufgerichtet und hielt die Achtsamkeit vor sich gegenwärtig. Sie vor sich gegenwärtig ist natürlich richtige Übersetzung, aber man soll verstehen, dass Parimukha bedeutet, Pari bedeutet und Mukha ist Gesicht, also Gesicht. Jetzt einige Lehrer, so zum Beispiel Goenka, interpretieren das als wörtlich, dass die Achtsamkeit soll die Visuddhimagga erklärt das als die, wie er übersetzt hat, diese Achtsamkeit vor sich gegenwärtig. So wird Parimukham Sati Upathapetva. Und das heißt dann, wie Suddhimagga so versteht, es wird an die Kamathana, Meditationsobjekt, sollen vor dem Geiste gehalten werden. Kommt daher dann bei Goenka dieses Body Speaking? Ja, dieses Body Speaking, weil er es so versteht. Er versteht es so, nach seiner Methode. Aber das ist natürlich nur seine eigene Interpretation. Daraus leitet er die Methode ab? Das hat mit seiner Interpretation zu tun. Das ist in der Tradition von Ubakin, Goenka. In Visuddhimagga wird es, wenn ich mich gut erinnere, wird es erklärt als Parimukham wird erklärt als die vor dem die Kamathana Meditationsobjekt soll vor dem inneren Auge stehen. So wird es interpretiert. Die Kommentartradition sagt, dass der Buddha ist da in Nirodha Samapati eingetreten. In Nirodha Samapati, dann gibt es kein Objekt mehr. Objekt ist Nirvana. Und alle Gefühle und alle Wahrnehmungen sind dann gelöscht. Und man unmittelbar, das ist höchste Samadhi, die man in der buddhistischen Tradition erreichen kann. So wie Asampragyata Samadhi in Yoga-Tradition. Das ist Samadhi, wenn alle Wahrnehmungen außer Wahrnehmung von Befreiung. Mit was Befreiung, wenn keine Wahrnehmung gibt, kein Gefühl gibt, wie man Befreiung erfährt. Darüber gibt es große, große Unterschiede in Interpretation. Wir gehen jetzt nicht hinein, weil es kompliziert ist. Die Tatsache ist, dass der Buddha, so die Tradition, der Buddha geht in die beliebteste Meditation von Buddha und auch von Sariputta, von seinen Hauptschülern, von seinen Weisesten von den Schülern, ist diese Nirodha. Sanya Vedaita Nirodha Samapati, die Samapati, die Erreichung, Zustand des Geistes, in dem Gefühl und Wahrnehmung aufhören. Und dann verbrachte der Erhabene den größten Teil der Nacht nach dem Kommentar 1,5 Yama. Wissen Sie, was Yama ist? In Indien, so auch Jahr, so auch Tag, ist in 6 Teile geteilt. Das Jahr in 6 Saisonen, 6 Jahreszeiten, die dann auch als 3 Jahreszeiten zusammengefasst werden. Und Tag, also für uns 24 Stunden in 6 Yamas. Die Nacht hat 3 Yamas und der Tag hat auch 3 Yamas. Also 6, 24 Stunden in 6, also ein Yama hat 4 Stunden. Und da haben 12 Stunden für die Nacht und 12 Stunden für den Tag. Dann 1,5 Yama macht wie viel? 6 Stunden. 6 Stunden sitzt der Buddha in Nirodha Samapatti, völlig bewegungslos, mit gekreuzten Beinen und mit Wirbelsäule gerade. Der Buddha lehrt, so sollen wir lernen, weil es ist nicht so leicht, ein Schüler von Buddha zu sein. Der Buddha lehrt, dass der Yogi soll nur ein Yama schlafen, also 4 Stunden. Und der erste Yama und letzte Yama der Nacht soll er meditieren und mittlere Yama, er soll auf rechte Seite mit aller Achtsamkeit, also 4 Stunden sich ausruhen, genau feststellen, dass er in 4 Stunden sich ausruht und genau wie mit einem Wecker nach 4 Stunden aufstehen und weiter meditieren. Dann der Buddha macht 6 Stunden. Er überschreitet die übliche Zeit. Vielleicht wird er auch den Pakusati testen, seine Determinierung. Aber der Pakusati macht mit. Aber Kommentar nach, der Pakusati natürlich zu dieser Zeit, er ist noch Putujana. Er hat noch nicht die Wahrheit in sich verwirklicht. Er kann nicht in Nirodha Samapatti, was in welche Vertiefung geht er? In Anapanasati, 4. Jhana, was Sie jetzt üben. In dieser Vertiefung geht für 6 Stunden geht der Pakusati hin und der Buddha für 6 Stunden in Nirodha Samapatti, Sanya Vedaita Nirodha Samapatti. Also, dann verbrachte der Erhabene den größten Teil der Nacht in Meditation sitzen und auch der ehrwürdige Pakusati verbrachte den großen Teil der Nacht in Meditation sitzend. Also 6 Stunden. Da dachte der Erhabene, als er aus dieser Sanya Vedaita Nirodha Samapatti ausgetreten hat, in Samadhi denkt er natürlich überhaupt nichts, weil er keine Wahrnehmung und kein Gefühl hat. Da dachte der Erhabene, dieser Mann aus guter Familie benimmt sich auf eine Art, die Zuversicht erweckt. Das ist sehr gut übersetzt, aber ein bisschen kompliziert, das lässt sich nicht so gut übersetzen. Atako Bhagavato etat ahosi. Es so fiel es ein dem Bhagava. Pasadikam. Pasadika. Pasadika hat viele Bedeutungen. Pasada heißt auch Zuversicht. Pasada heißt auch lieb. Pasada heißt auch leicht, leuchtend. Pasada heißt auch zufriedigend. Pasada, viele, viele Bedeutungen. Also die Hauptbedeutung ist, dass es, was Pasadika ist, uns gefällt. Also es gefällt mir, wenn man das besser noch übersetzen möchte, Pasadika nuko ayam kulaputo iriyati. Seine Iriya, seine Bewegungen, also Iriya Pata heißt die Lage des Körpers. Iriya bedeutet wörtlich sich bewegen, auch sich benehmen. Also zwei Bedeutungen und es ist nicht zufällig, die zwei kommen zusammen. Seine Iriya heißt sein Benehmen und es heißt auch seine Körperlage, beide zusammen. Also es gefällt mir, wie er sich benimmt und es gefällt mir auch seine Sitzlage, seine Haltung. Beide Bedeutungen sind da. Yanuna aham pucheyam. Dann er braucht ihn nicht zu fragen, weil er alles weiß schon. Warum macht er das? Er will dann ihn belehren. Er weiß, dass jetzt die Zeit gekommen ist. Er hat ihn getestet. Er kann 6 Stunden in Samadhi sitzen. Er schläft nicht und er seine Wille ist stark genug. Sein Intellekt ist lässt sich führen, ganz offen. Er hat alle Voraussetzungen, dass er die tiefste Dhamma versteht. So, dann, es ist die Zeit, dass ich ihn belehre. Das ist dann die Bedeutung, dass ich mit ihm kommuniziere. Der Buddha unterscheidet sich von uns normalen Menschen und sogar von den erleuchteten Menschen, von den Arahats, in dem alles, was, das sind, gehört zu den 18 Besonderheiten von Buddha, alles, was er mit Körper macht, alles, was er mit Sprache macht, alles, was er mit Denken macht, alle die 3 Sorten von Kamma, sind der das Wissen ist Verläufer, ist Vorläufer. Erst kommt Wissen, dann kommt Tat. Tat in Körper, Tat in Sprache und Tat in Denken. Nicht ganz. So ist es unser Fall. Aber das ist das höchste Ideal. Und dieses Ideal hat der Buddha erreicht. Und nicht die Arahat, sondern nur der Buddha. Der Arahat auch, kann auch Taten machen, die nicht Beispiel ist für perfekte Benehmen, aber er wird nicht, das ist nicht Ausdruck von Beschmutzungen, des aktiven Beschmutzungen des Geistes, es ist nur Ausdruck von den früheren Gewohnheiten, die er nicht beseitigen konnte. Der Buddha hat alle früheren Gewohnheiten, die unheilsam waren, voll beseitigt. Deswegen ist er Buddha geworden und sein alle Taten von Körper, von Sprache und von Denken sind kommen nach vollem Wissen. Ohne Wissen, der Buddha kann nicht Körper, nicht mal Körper bewegen, nicht zu sprechen von Sprache und Denken. Also, angenommen, ich frage ihn, ist nichts anderes als die Tatsache, dass jetzt ist die richtige Zeit gekommen, dass ich mit ihm kommuniziere, dass ich ihn belehre, weil er hat völlig seine Qualitäten gezeigt. Dann er fragt ihn, obwohl er schon weiß, aber er fragt ihn nur, damit die Anfang von Kommunikation, Anfang von Dialog. Er fragt ihn, unter wem bist du in die Hauslosigkeit gezogen, Bhikkhu? Wer ist dein Lehrer? Zu wessen Dhamma bekennst du dich? Normalerweise, so ist die Sitte in Indien, man kann nicht in Hauslosigkeit ziehen, wenn man keinen Lehrer hat. Nur wenn man einen Lehrer hat und eine Disziplin hat, dann ist man in dem Sinne im wahren Sinne ein Babajito, ein Hausloser. Und in dem buddhistischen Sinne dann, solange man noch nicht die volle Geliebte von Bhikkhu genommen hat, dann ist man ein Samanera, ein Noviz. Also fragte er den ehrwürdigen Pakusati, indem er völlig befriedigt ist, Basada means auch befriedigt, das ist die Hauptbedeutung hier, indem er völlig befriedigt ist mit seinem Benehmen und mit seiner Körperlage. Diese Körperlage ist natürlich Sitzen, weil so wird im Kommentar erklärt, beim Gehen die Hände bewegen sich, die Füße bewegen sich, der Kopf bewegt sich, deswegen der Geist kann nicht völlig zur Ruhe kommen. Beim Stehen, weil man steht auf sehr kleine Fläche, wird der Körper steif. Wenn der Körper steif ist, diese positive Aspekte, so wie Geschmeidigkeit des Körpers und des Geistes, kommen nicht zum Ausdruck. So klar. Dann beim Liegen natürlich auch ist Handicap für die Wachheit des Geistes. Dann nur Sitzlage, so der Kommentar, ist völlig befriedigend. Und sei die Sitzlage von Pakusati befriedigt den Buddha. Deswegen auch ist der Grund dazu, Sitzlage ist Ausdruck von Tiefe, von seiner Samadhi. Er ist befriedigt mit seinem Samadhi. Deswegen lehrt er gleich das tiefste Dhamma, das es gibt. Freund, es gibt da den Mönch Gotama, der Sohn der Shakya, der einen Shakya-Clan verließ, um in die Hauslosigkeit zu ziehen. Nun eilt jenem Erhabenen ein guter Ruf voraus, der Folgendes besagt. Das ist dann diese Buddha-Anusati, das ich gestern auch rezitiert habe. Die 11 Tugenden von Buddha, die kommen jetzt. Jener Erhabene ist der Verwirklichte, ein vollständig Erleuchteter, vollkommen im wahren Wissen und erhaben im Verhalten, vollendet Kenner der Welten, unvergleicher Meister, bezähmbarer Menschen, Lehrer himmlischer und menschlicher Wesen, ein Erwachter, ein Erhabener. Das sind die 11 Tugenden von Buddha, die auch dann Objekt der Meditation werden. Unter jenem Erhabenen bin ich in die Hauslosigkeit gezogen. Jener Erhabene ist mein Lehrer. Zum Dhamma jenes Erhabenen bekenne ich mich. Diese Sachen über Buddha hat er nur von den Boten von dem König Bimbisara gehört. Er hat ihn noch nicht gesehen. Der Bimbisara hat durch Boten den Buddha so gelobt. Aber Bhikkhu, wo hält sich jener Erhabene, Verwirklichte und vollständig Erleuchtete jetzt auf? Es gibt, Freund, eine Stadt im nördlichen Land, Janapada. Janapada, übersetzt von Land, aber es heißt eigentlich nördliche Staat, namens Savati. Der Erhabene, Verwirklichte und vollständig Erleuchtete hält sich jetzt dort auf. So hat er durch Boten von erfahren. Aber Bhikkhu, hast du jenen Erfahrenen jemals gesehen? Würdest du ihn erkennen, wenn du ihn sähest? Sehr interessant. Nein. Was geschieht da? Der Erhabene, so wie ihn hier sehen, hat die 32 Merkmale von dem großen Mann und 80 kleinere Merkmale von dem großen Mann, die jeder bestimmt sehr leicht erkennen kann, was der Buddha da erwirkt hat. So der Kommentar, ich weiß nicht, ich war nicht dabei. So der Kommentar, der Buddha hat durch seine übernatürlichen Kräfte seine Merkmale verhüllt. Also er erscheint als ein normaler Mensch. Viele glauben, dass in der Tat der Buddha war, so im britischen